Erster, obwohl du, Bethlehem Ephrat, eine kleine Stadt unter den Städten Judas bist, sollst du der Ort sein, wo der Herrscher Israels geboren wird, denn seine Herkunft ist sehr alt und reicht bis in frühe Zeiten zurück. Zweiter, deshalb wird Gott sein Volk verlassen, bis eine Frau geboren hat, die ein Kind bekommen soll. Danach werden die übrigen Israeliten zu ihrem Volk zurückkehren. Dritter, dann wird dieser Herrscher sein Volk mit der Kraft des Herrn, seines Gottes, und in seinem großen Namen führen und beschützen, damit sie sicher leben können. Denn er wird mächtig sein und überall auf der Welt bekannt werden. Vierter, er wird Frieden bringen. Wenn die Assyrer unser Land angreifen, werden wir 7 Anführer und 8 wichtige Männer gegen sie schicken. Fünfter, diese Männer werden das Land der Assyrer und das Land Nimrods mit dem Schwert erobern. So wird er uns vor den Assyrern retten, wenn sie unser Land angreifen. Sechster, dann wird der Rest von Jakobs Nachkommen unter den anderen Völkern wie Tau und Regen sein, die vom Herrn kommen und auf die Pflanzen fallen. Sie warten auf niemanden und brauchen keine Hilfe von Menschen. Siebter, der Rest von Jakobs Nachkommen unter den anderen Völkern wird dann wie ein Löwe unter den Tieren im Wald oder ein junger Löwe unter Schafherden sein. Wenn er durchgeht, zertritt und zerreißt er alles, und niemand kann es retten. Achter, du wirst deine Feinde besiegen, und alle deine Gegner werden vernichtet. Neunter, an diesem Tag, sagt der Herr, werde ich deine Pferde und deine Kriegswagen zerstören. Zehnter, ich werde auch die befestigten Städte in deinem Land und alle deine Festungen zerstören. Elfter, ich werde alle Zauberei von dir entfernen, und es wird keine Zauberer mehr bei dir geben. Zwölfter, ich werde deine Götzenbilder und Steinsäulen zerstören, damit du nicht mehr die Dinge anbetest, die du selbst gemacht hast. Dreizehnter, ich werde deine Ascheren und deine anderen Götzenbilder aus deinem Land entfernen und vernichten. Vierzehnter, und ich werde in meinem Zorn und meiner Wut die Völker bestrafen, die mir nicht gehorcht haben.